Sie, mir ist da vielleicht neulich ein Dingen passiert. Und zwar mit einer Dame aus dieser berühmten bessere Kreise. Weil, ich meine, als Fahrer in der Wäscherei, nee, da kann ich mir ja der Kundschaft auch nicht immer aussuchen. Vor allem donnerstags ist das, da habe ich diese Tour unten an Stadtwald, diese Villengegend, muss ich da abholen und auch ausliefern. Ist viel Oberhemdenkundschaft da unten, weil ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon aufgefallen ist. Je reicher einer ist, nicht desto weniger trägt er tropfnasse Perlonhemden. Nix Bügelfreies, sondern ja hier so Popelin meistens, weich geplättet. Nicht, das Stärken ist doch sehr zurückgegangen in den letzten Jahren. Und dann sind die vielleicht pingelig, diese Weiber. Nicht, wenn doch mal von so ein Smokinghemd der Kragen umgeknickt ist, Junge, dann machen sie vielleicht was im Frack, nicht ein Geschiss da drum. Nicht, mir ist mal, vielleicht ein Jahr ist das jetzt her. Nicht, da ist mir beim Anfahren hinter eine Tür aufgesprungen vom Kombi. Nicht, und der ganze Stapel mit der Oberhemd und Pakete auch mit Schmackes auf der Straße. Ja, jetzt hinter mir, nicht, war so ein Laster von der Bundeswehr. Nicht, der hat auch nicht so schnell geschaltet. Also können Sie sich ja vorstellen. Nicht, der musste jetzt erstmal da zurücksetzen, nicht, damit wir die Hemden auch schön unter der Räder wieder rauskriechten. Und dann hab ich aber eine Stunde gebraucht, bis ich alles wieder richtig zusammengelegt hatte, die Manschetten schön so vom Bauch gefaltet. Aber wie ich die denn abliefern wollte, sie, also ich hab vielleicht gedacht, die würden mich umbringen, die Weiber. Nando, und deshalb war ich auch jetzt ein bisschen vorsichtig, wie diese eine Dame dazu mir sagte. Die ist so eine Altbauvilla, aber auch ganz schick eingerichtet. Und ja, sagt sie so zu mir, ihr Mann, der wäre unten irgendwo in Afrika bei den Negers, wäre auf Dienstreise. Ich, das Mädchen, meinte sie wohl ihre Tochter mit, die hätte Ausgang. Und sie wäre so alleine den ganzen Tag, ob ich nicht ein bisschen Zeit hätte. Ich sag, ja sicher, ich hab zwar noch das ganze Altersheim in Wagen, aber das trennt mir ja nicht weg. Ich sag, womit kann ich Ihnen denn behilflich sein? Ich hätte ja sein können, dass ich sie vielleicht einen Nagel in der Wand hauen sollte, oder dass sie irgendwo eine undichte Stelle hätte an einer Wasserleitung. Das kommt ja öfter mal vor bei alleinstehenden Frauen. Nee, sagt sie, sowas nicht, aber sie hätte sich gerade einen Pott Kaffee gekocht und ob ich nicht eine Tasse abhaben wollte. Und Schnaps und eine Zigarre von ihren Alten. Naja, da hatte ich ja doch das Oberhemdenpaket in der Arme. Ach, sagt sie, komm, können Sie gleich nach oben bringen ins Schlafzimmer. Nicht, da hätte sie auch den Kaffee schon hingestellt. Also komm ich jetzt anständig die Füße abgetreten und hinterher. Aber sie, also so eine Schlafstube, was die Frau da hat, das hab ich überhaupt noch nicht gesehen. Ehrlich, so richtig lila Samt an Fußboden als Teppich. Denn die Schranktüren, alles Spiegel, über dem Bett so ein Dingens wie so in diese Ritterburgen, nicht so ein Baldachin. Die ganze Wände voll mit so Sachen, was sie immer aus der Kirchen klauen. Diese Engelsköpfe aus Holz, nicht zum Teil schon richtig mit Würmer drin. Auch ein Heiliger mit so einem dicken Telefonbuch in der Hand. Nicht, denn da hatte die für zum Pennen ein extra Fernseher oben und einen Plattenspieler mit zwei Lautsprechern für dieses Stereotype hören. Aber dann stand da ein Ding, nicht? Also ein ganz dollen Apparat, so was Raffiniertes, war mir aber noch nie untergekommen. Ich sag, und wo ist das für? Ist das auch ein Lautsprecher? Meinte sie, nee, das wäre der Ofen. Ich sag, ja, natürlich. Sag ich, aber das können Sie einen erzählen, der sich die Hose mit der Kneifzange anzieht. Junge, du, wenn das der Ofen ist, sag ich, ja, wo schmeißen Sie denn dann die Kohlen rein? Ne, fing sie an, nee, und war sich so an in Sessel am Räkeln, dass ihr seidenen Bademantel vorne an den Knie richtig aufplatzte. Dachte, das wäre ein Erdgasofen. Das modernste, was es gibt. Keine Kohle, kein Koks, kein Tangengarten. Nee, nur so ein einfaches Rohr direkt von der Stadtwerke, sagt sie. Also bequemer ging das wirklich nicht. Ich sag, mein lieber Scholli, gnädige Frau, Sie müssen aber ganz schön was an den Füßen haben, dass Sie sich so einen Luxus leisten können. Ach, meinte sie, der Ofen, der wäre doch das Billigste von der ganzen Wohnung. Ne, sagte sie, den können Sie sich auch kaufen. Ich sag, ja, aber wenn so ein Ofen nicht gar nicht mehr aussieht wie ein Ofen, kann der denn dann überhaupt heizen? Da zieht die auf einmal ihren Bademantel aus und sagt, gucken Sie mal, wie warm das ist. Sagt sie, hier kann man so rumlaufen, Oder ist Ihnen etwa kühl? Na, hat ich natürlich gleich weggeguckt, nicht, in meine Eigenschaft als Familienvater. Nicht, aber dann merkte ich auch, dass mir doch ganz schön warm war, plötzlich aber jedenfalls, das scheint wirklich zu stimmen mit den Ofen. Aber weil ich nur schon mal da war, nicht, wollte ich das auch genau wissen. Ich sag, und auch im Winter, nicht, wenn draußen so knackig kalt ist, aber da war sie schon rangekommen mit der Kaffeetasse in der Hand und frug sie so, na, gefällt's Ihnen denn gar nicht hier? Doch, ja, sag ich, prima, ja, bitte, oder angenehm. Nicht, denn die hatte ehrlich nicht so viel Gänsehaut auf der Arme. Nicht, und wenn ich zu Hause nur in Pyjama da über den Flur muss im Winter, Junge, dann klappern mir doch schon die Zähne. Also muss so ein Ofen auch ganz schön Leistung bringen. Und deshalb sagte ich ja auch im Gesicht, ich sag, wenn ich das hier so sehe, Junge, da könnte ich aber richtig schwach werden. Ja, meinst du, tun sie doch mal. Ich sag, eben noch austrinken, sag ich, dann bring ich schnell die Wäsche in Altersheim, nicht, aber gleich auf der Rückfahrt, da fahr ich noch bei Eisenküppers vorbei und tu mal fragen, was so ein Ofen kostet. Junge, da kriegt die Dame auf einmal einen Wutanfall, schmeißt eine volle Kaffeekanne auf dem lila Fußboden, nicht, und scheiter, also richtige Gemeinheiten, nicht, und zoten alles durch die Gegend. Ich wollte so auf mich los. Ich denke, die kratzt mir die Augen aus. Also, wie ich da rausgekommen bin, ich weiß es nicht. In der Firma natürlich Krach, weil ich nicht kassiert hatte. Nicht, aber das habe ich die Chefin gleich gesagt. Ich sag, da fahre ich nicht nochmal hin, für das Geld zu holen. Junge, du, das soll jetzt aber ein anderer machen. Übrigens, die Zigarre hat sie mir auch nicht gegeben, diese Dame, nicht, aber dafür hab ich jetzt den gleichen Ofen wie sie. Ha, du, das müsste ich ihr eigentlich noch mal unter der Nase reiben. Jo, nur so aus Rache. Jo, du, das wäre vielleicht ein Ding.